Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und begrüße euch zur 33. Sitzung des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland. Heute Donnerstag, 25. Juli. Wir beginnen mit 4 Minuten Verspätung, 20.34 Uhr. Mein Name ist Vako, ich werde durch die Sitzung leiten. Ein Protokoll machen, Elder und Isan steht hier. Jo. Okay, vielen Dank. So, anwesend sind der Wolf, der Elder, die Vako und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig. Entschuldigt haben sich für heute Sandra und Bali. Sandra hatte uns aber mitgeteilt, da wir ja auch schon zweimal jetzt nicht beschlussfähig waren, dass sie das Protokoll mit die Protokolle mit abstimmen würde. Ich habe das jetzt einfach mal eingetragen, aber heute sind wir ja beschlussfähig. Das heißt, wir haben dann zunächst mal das Protokoll vom 13. Juni und dann das vom 11. Juli. Quatsch. Und dazwischen noch das vom 27. Juni. Gibt es hier Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir diese Protokolle einstimmig beschlossen und machen weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Beginnen mit mir. Ich war am 17. Juli in der AGÖ-Sitzung, am 19. Juli auf dem Infoabend der Duisburger Piraten mit Digitalcourage zusammen mit der Sandra. Am Montag, 22. hatte ich Vorstandssitzung in Düsseldorf. Dann habe ich mich gekümmert um eine Location für unseren Landesparteitag und habe da den großen Saal in Bielefeld gebucht, den Vertrag unterschrieben und zurückgeschickt. Die Wiki-Seiten für Landesparteitag und Aufstellungsversammlung angelegt, verlinkt, im Kalender eingetragen, was man dann halt so macht. Dann habe ich noch mal ein bisschen recherchiert wegen der Marina und einer entsprechenden Räumlichkeit. Da nur zur Info, es liegt in der LGS ein Angebot vom Schulamt Düsseldorf vor. Ich hätte das gern per E-Mail gehabt, das haben die per Post geschickt. Der Martin hat da aber jetzt auch nicht so genau geguckt, er wird mir das am Montag einscannen und zuschicken. Deswegen kann ich jetzt momentan nicht sagen, außer dass das Angebot für den 6. Oktober wäre und es irgendeine Schulaula in Düsseldorf ist. Dann habe ich noch ein bisschen recherchiert zum neuen Kommunalwahlgesetz, die Einladung geschrieben für den innerparteilichen Austausch am 31.07. Und das über die NRW-Info verschickt und auch auf dem Vorstandsblog geblockt und ich glaube auch in den Kalender eingetragen, wie noch so das eine oder andere. Und dann eben noch so die Kleinigkeiten wie Spams, Tickets, Telefonat und so weiter. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Tätigkeitsberichten, gerne am Schluss, wenn wir einmal durch sind. Als nächstes wäre dann der Elder dran. Ja, ich muss jetzt zu meiner Schande ein bisschen gestehen, dass die letzten zwei Wochen nicht ganz so piratig waren, da ich noch einige andere private Verpflichtungen hatte und daher nicht ganz so viel im Piratenkontext machen konnte. Daher eben auch keine Teilnahme am letzten Team PolGF, beziehungsweise auch dem dicken Engel, der jetzt am Dienstag anstelle des Team PolGF auch war. Hatte aber dafür drumherum einige Social-Media-Anfragen auch gehabt, die ich dann auch mit bearbeitet habe und da zumindest einigermaßen das Social-Media-Team unterstützen konnte. Ich war aber auch am 17.07. bei der AGA-Sitzung, aber auch mehr außerhalb dabei. Daher habe ich das jetzt hier nicht mit aufgefügt, aber als sonst war auch das typische Tagesgeschäft mit dabei, Tickets, Spam gelöscht und auch da einzelne kleine Anfragen betreut. Danke dir, Elder. Und es geht weiter mit Wolf. Okay, also was fällt mir an? Ich habe an zwei von diesen Schatzmeister-Runden teilgenommen. Ich habe zweimal mit Vincent telefoniert. Ich habe Schriftwechsel mit der Sparkasse Düsseldorf geführt wegen des Anlagekontos und habe einen Satzungsänderungsantrag gestern zum BPT noch auf den Weg gebracht, also analog zu unserer Regelung mit den aufzulösenden KVs, wenn das mit der Bank nicht klappt. Und habe ansonsten RT-Tickets bearbeitet, Spam gelöscht, bereite die Körperschaftssteuererklärung für Minden vor und lauter so ein Zeug. Ja, genau, das war's. Danke dir, Wolf. Und Isan. Danke. Noch eine kurze Anmerkung an Wolf. Schreibst du da noch rein, weil ich bin nicht mitgekommen, was du gesagt hast. Kein Thema. Ich bin sowieso gerade dabei. Ich mache einen Tätigkeitsbericht Schatzmeister, heißt die Datei. Das mache ich seit 12 Jahren und poste das übrigens alles auf meine Wiki-Seite. Und da steht das dann drin. Deswegen update ich das gerade, poste das gleich ins Protokoll und update dann auch meinen Account. Dann brauchst du das nicht mitschreiben. Alles gut. Super, danke dir. Okay, dann mache ich bei mir weiter, ist nicht viel, weil ich kränkel nämlich hier auch seit 14 Tagen vor mich hin. Also ich habe Social-Media-Arbeit gemacht, ich war bei der AGA-Sitzung, habe das Protokoll für diese Sitzung vorbereitet und Tickets geschubst und Spams gelöscht. Okay, danke, Isan. Dann lese ich noch vor, was Sandra hier reingeschrieben hat. Sie war mit mir am 19. Juli auf dem Infoabend, Digitalcourage mit den Duisburger Piraten. Sie hat Spams gelöscht, jeden Tag mal in unser Ticketsystem reingeschaut. Dann gab es zwei verkürzte Sitzungen im Resort 4, da das Team in Teilen viel Arbeit mit dem Bufo hat, ständig irgendwelche Sitzungen. Und sie unterstützt einige Anträge für den Bundesparteitag aus der AG Gesundheit und AG Pflege und Gesundheit Bund und aus der AG Bildung. Das war's von der Sandra. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das sehe ich nicht. Dann mache ich weiter mit dem Bereich Statistik. Mitgliederstand heute 1348. Davon stimmberechtigt 563. Der Barkassenbestand und die Kontostände sind aus dem letzten Protokoll, die lese ich jetzt nicht nochmal vor, die werden wir dann zur nächsten Sitzung aktualisieren. VKV-Kontostände findet ihr immer aktuell auf unserem Vorstandsblog, also vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü Kontostände, falls ihr schauen wollt, wie viel Geld ihr da noch auf der Bank habt. Und ich werde übrigens die Kontostände der, zumindest der Sparkasse Düsseldorf, gleich noch nachtragen, muss mich bloß einladen. Ah ja, prima, gut. Gut, ich mache dann mal weiter mit den Terminen. Heute quasi zeitgleich mit unserer Landesvorstandssitzung das Schatzmeistertreffen zum Thema Satzungsänderungsanträge für den Bundesparteitag, wo wir vielleicht gleich noch zustoßen können, wenn wir heute eine kurze Sitzung haben. Dann am 31. Juli um 19 Uhr haben wir eine Einladung verschickt zu einem innerparteilichen Austausch zu dem neuen Kommunalwahlgesetz und wie wir damit umgehen. Am 1.9. sind Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Am 12.9. wird es eine Datenschutzschulung geben mit unserem Datenschutzbeauftragten. Da gibt es dazu aber auch noch zeitnah eine Einladung. 14. und 15. September ist der Bundesparteitag in Nürnberg. Wiki-Seite ist hier im Protokoll verlinkt. 22. September sind Landtagswahlen in Brandenburg. Am 23. Gibt es im Rahmen Lesen gegen das Vergessen eine Lesung, wer weiterliest, wird erschossen, im Theater Mahl mit Piratenbeteiligung. Dann am 5. oder 6. Oktober planen wir eine Marina-NRW. Dann habe ich hier eingetragen, 22. und 23. März den Landesparteitag, 25.1 und die Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl, auch mit einem Link ins Wiki. Noch nicht terminiert, aber im Herbst die Kommunalwahl in NRW und heute gab es eine Info, voraussichtlich wird die Bundestagswahl am 28. September stattfinden. Das ist zumindest die Terminempfehlung des Bundeskabinetts und in der Regel wird es da auch keine Einwände geben. Das war's zu den Terminen. Gibt es hier noch Ergänzungen? Haben wir irgendwas vergessen? Sehe ich jetzt nicht. Alle Termine der Piraten NRW findet ihr auch auf unserer Webseite im Menü unter Termine. Wenn ihr eure Termine wie Stammtische, Infostände, Sitzungen und so weiter dort nicht findet, dann schickt uns bitte eine kurze Mail, damit wir das einfügen können. Gut, Anträge haben wir keine, aber wir hatten Umlaufbeschlüsse. Und zwar hatten wir 3 Anträge vom VKV Köln. Einmal den Finanzantrag 523958, Antrag auf die vorläufige Weiterführung des Vertrages für das Webhosting der Seite piraten.köln. Diesen Antrag haben wir angenommen. Da geht es um monatlich 10,66 Euro, die dem VKV-Konto berechnet werden. Dann gab es den Finanzantrag mit der Nummer 523956 zum CSD in Köln. Und zwar musste da ein Transporter angemietet werden, um die ganzen Klamotten für den Infostand zu transportieren. Das war ein Finanzantrag über 150 Euro aus den Mitteln des VKV Köln. Auch dem haben wir stattgegeben. Und der dritte Antrag aus Köln, Nummer 523957, Antrag auf Begleichung der Domänenkosten VKV Köln. Da sehe ich jetzt gerade, das ist unter sonstiger Antrag im Wiki. Ist das nicht eigentlich auch ein Finanzantrag gewesen? Doch, das müsste ein Finanzantrag gewesen sein. Ja, und da ging es darum, die Begleichung der Jahresgebühr für die Domain über 44,04 €. Dem haben wir auch stattgegeben. Da geht es ja auch noch darum, dass der Vertrag dann irgendwann durch den Landesverband übernommen wird, also über das Multiblock-System. Aber das müsste dann noch geändert werden. Also das war auch ein Finanzantrag. Gut, und dann hatten wir noch 3 Mitgliedsanträge. Ticketnummer 523743, 524049 und 521959. Und damit haben wir 3 neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. Ist eigentlich Nachfrage dazu, zu den neuen Mitgliedern, die ich ebenfalls zumindest hier im Protokoll herzlich willkommen heiße. Bei den Einladungen, herzlich willkommen, du bist jetzt Mitglied, auch ein Hinweis zum Beispiel auf die Sitzungen des Landesvorstands, dass man da dazustoßen kann und da mal hören kann. Weiß das jemand? Soweit ich weiß, werden diese Einladungen, also zumindest die Willkommenssachen, werden eher vom Bund versendet. Dort geht's aber, glaube ich, eher um das, ja, willkommen, wir haben deinen Antrag angenommen. Hier ist unsere Kontonummer, zahle bitte deinen Mitgliedsbeitrag. Ich glaube, da in die Richtung geht's. Was wir ja noch geplant haben oder was noch in Planung ist, auch noch ein ausführliches Onboarding noch zu machen, dass immer wieder regelmäßig Neumitglieder dann auch nochmal separat eingeladen werden, nochmal so separat begrüßt werden. Das ist aber noch in Arbeit. Okay, danke. Ja, ansonsten weiß ich, dass die Tatjana halt schon auch immer schaut, wo die Leute herkommen. Und wenn dann da gerade, sage mal, wenn jetzt da jemand gewesen wäre aus Duisburg oder Umgebung, dass sie dann auch schon mal sagt, hey Mensch, da ist eine Veranstaltung übermorgen. Also das macht sie schon, aber das ist halt kein Standard, sondern das ist dann halt eben situationsbedingt. Ja, genau. Also es werden tatsächlich die Büropiraten vor Ort und auch die Kreisvorstände jeweils werden auch nochmal darüber informiert und auch mit der Bitte, sich auch da mal zu melden, beziehungsweise gerade bei den Kreisvorständen ist das der Fall, da können sie dann auch tatsächlich nochmal direkt Kontakt aufnehmen mit den Neumitgliedern. Ja, genau. So machen wir das auch in Düsseldorf. Wir kriegen ja die Mitgliedsanträge und stimmen die dann im Kreisvorstand ab und schreiben die Leute dann auch an mit den Neuigkeiten aus Düsseldorf. Aber es gibt natürlich auch viele, wo überhaupt gar kein Kreisverband oder noch nicht mal ein aktiver VKV hinter ist. Ne? Also deswegen fragte ich nach diesem Hinweis auf die Landesvorstandssitzungen, weil das ist ja zumindest eine Konstante, die eigentlich immer passiert. Ja, stimmt schon. Nur da muss man natürlich auch als Neumitglied erstmal Mumble installieren. Das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen eine Hürde. Okay, weiter geht's mit Aktuelles aus den Kommunen. Gibt es hier was zu berichten? Termine, die uns noch nicht bekannt sind, zum Beispiel? Da springt jetzt keiner in den Zuhörerinnenraum. Okay, sonstiges Wichtiges haben wir auch keinen Eintrag. So viel ich weiß, haben wir auch keinen NÖ-Teil heute. Doch, ich hätte da was. Okay, dann lass mich kurz die Sitzung beenden. Der nächste Termin wäre dann in 14 Tagen am 8.8.2024. Das ist dann wieder ein Donnerstag um 20.30 Uhr. Und damit beende ich die Sitzung heute um 20.51 Uhr. Vielen Dank. Fürs Moderieren. Nicht dafür. Vielen Dank fürs Protokollieren. Vielen Dank euch. So, dann gehen wir schnell in NÖ. Könnt ihr mir gerade den Link irgendwo in den Mumble-Chat oder wie auch immer posten? Wir gehen hier, Mumble NÖ. Einfach hoch, alles klar. Gut, jo. Sorry. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Jo, tschüss.